auch ein etwas ruhigeres Stück von unserer ersten LP. Bis demnächst wieder zu kaufen. Nein, das bin ich nicht, tut mir leid. Das heißt, pay the bill. Ja, nein, ich habe noch was vergessen. Das nächste Stück ist gar nicht von unserer ersten LP, sondern von unserer nächsten Platte von Billy Fury im Original heißt. Don't Tie Up the Letter. Baby, you was wrong to me, wrong to me.